Auf dem Kahnmarkt im wohlhabenden Süden Delhis gehen Touristen und Angehörige der indischen Mittelschicht einkaufen. Restaurants, Cafés im westlichen Stil, traditionelle und moderne Bekleidungsgeschäfte gibt es hier, Läden mit Unterhaltungselektronik, Musik-CDs und Büchern. In den zwei Buchhandlungen am Markt kann man auch Adolf Hitlers Mein Kampf erwerben, direkt neben den zahlreichen Büchern des indischen Gründervaters Mahatma Gandhi, der sich der Gewaltfreiheit und Toleranz verschrieben hatte, ist der Nazi-Führer platziert. Für den Buchhändler Anup Bami ist das Buch ein gutes Geschäft. Es ist eines der Bücher, das sich gut verkaufen lässt. Indische Kunden kaufen es, vor allem die im mittleren Alter. Die Buchhandlung am Kahnmarkt ist keine Ausnahme. Mehr als 60 Jahre nach seinem Tod erfreut sich Adolf Hitlers Hassschrift größter Beliebtheit. Auch der Buchgroßhändler Kamal verdient daran. Verschiedene Verlage geben das Buch heraus. Ich liefere pro Woche 10 bis 20 Exemplare an Buchhandlungen in Delhi aus, am Khan Market, am Connaught Place. Es gibt so viele Märkte hier in Delhi. Vor allem Studenten fühlen sich von der Persönlichkeit Hitlers angezogen. Der Buchgroßhändler Kamal hat Mein Kampf selbst gelesen. Auch er bewundert Adolf Hitler. Ich denke, er ist eine der mutigsten Persönlichkeiten gewesen, die die Welt erobern wollten. Der Historiker Shumit Sarkar hat zusammen mit seiner Frau Tanika Sarkar die historischen Bezüge vor allem der hindu-nationalistischen Bewegung zum italienischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus untersucht. Mein Kampf in English Translation. Anders als in Deutschland oder Europa wächst man hier nicht automatisch mit einer Aversion gegen Hitler auf. Er wird als jemand gesehen, der gegen die Briten gekämpft hat. Gefährlicher ist, dass um ihn ein regelrechter Kult als starker Mann mit einer aggressiven Persönlichkeit entstanden ist. Hitler gilt als starker Mann, der Deutschland inspirierte, als das Land Inspiration bitter nötig hatte. Eine nicht unbedeutende Anzahl gebildeter Inder fühlt sich von Hitler angezogen. Die Historikerin Tanika Sarkar, die mehrere Jahre am renommierten St. Stephen's College in Neu-Delhi unterrichtete, ergänzt die Ausführungen ihres Mannes. Das Buch ist auch in vielen Regionalsprachen erhältlich, ganz oder nur Teile davon. In Rajasthan wird es von der Dorfjugend gelesen, aber auch am St. Stephen's College von den gebildeteren Schülern. 90% von ihnen haben in der Aufnahmeprüfung auf die Frage, wer die historische Persönlichkeit sei, die sie am meisten bewundern, geantwortet: Adolf Hitler. Denn er sei ein großer Patriot gewesen, der, koste es, was es wolle, sein Land zu einer der führenden Nationen in der Welt gemacht habe. Nicht nur die Tageszeitung Times of India wirft die Frage auf, ob die Popularität des hitlerschen Machwerkes möglicherweise mit den stärker werdenden fundamentalistischen und nationalistischen Tendenzen in der indischen Gesellschaft in Verbindung steht, die sich vor allem gegen die muslimische Minderheit richtet. Auch Tanika Sarkar sieht Zusammenhänge. Sie denken, dass die Hindus von den Muslimen und später von den Briten beherrscht worden sind. Sie bewundern alle starken Länder, zum Beispiel auch Israel. Dass Israel in der Lage ist, sich mit militärischen Mitteln selbst zu behaupten. In den 30er Jahren schrieb Golwalkar, einer der Ideologen der hindu-nationalistischen Bewegung, voller Verehrung über Hitler und darüber, dass er seine Feinde so effektiv niedermachte. Heute verehren sie Hitlers starke Hand gegen die Juden, genauso wie den Umgang der Israelis mit den Arabern. Es geht nicht unbedingt um deutsche Arier oder Juden, sondern um den Aspekt der militärischen Stärke und der effektiven Niederschlagung der Feinde, die hier bewundert werden. Being able to put down the enemies effectively, that's what they admire.